Mittagspause. Schönen guten Tag in Mittagspause im Programm von Radio Plau. Heute wieder bei etwas blauerem Himmel, aber immer noch ziemlich unterkühlte Temperaturen. 8 Grad Celsius werden gerade gemessen in Leipzig. Naja, das wird schon noch. Gegen Ende der Woche sollen wieder 17 Grad herrschen. Und wir hören heute erstmal einen kurzen Bericht aus der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Dölzig. Denn gestern gab es dort wieder Proteste. Die geflüchteten Menschen, die da untergebracht sind, kritisierten die Unterbringung, das Essen und die Isolation auf wenigen Quadratmetern ohne Schutz vor einer Ansteckung mit Covid-19. Ja, diese Sammelunterkünfte offenbaren schwere Mängel. In Dölzig, die Unterkunft wird von den Maltesern betreut. Gestern war nun auch die Landesdirektion des sächsischen Innenministeriums vor Ort und hat versucht, sich einen Eindruck zu verschaffen. Mehrere Gerichtsurteile hatten eine erhöhte Ansteckungsgefahr mit Covid-19 bestätigt und dazu geführt, dass einzelne Geflüchtete ausziehen konnten. Wir hören einen kurzen Mitschnitt eines Berichts von Jule Nagel vom Linksnet hier in Leipzig. Auch der sächsische Flüchtlingsrat fordert eine Umsiedlung der Geflüchteten in eine dezentrale Unterbringung. People, we are living here, each person, two people in a room. One is like, there are people, 4, 5, 6 people in each room. Yeah. And they are saying that we need a distance of corona problems. But we're always together here. We are stuck like a kitchen, like a chicken in cage. Yeah. How many meters you have for your own? 1, 2 meters? No, two. Maximum all the rooms, no single room which is more than 4 meters. Okay, okay. So you can understand the space between each other. So we really need to voice us so that they will know what we are passing through over here. You are afraid of corona, yeah. We are not only corona, we are afraid of corona and we are not living good here. Our food was fucked up. We are living here under every single thing we are doing was controlled. We have no right to ourselves here. Yeah. We cannot do nothing of our own self. Everything is under control. Okay, you are controlling us. Why can't you put us together in the right direction? They don't put us in the right direction. They always want to see us reacted so that they say, oh, we made a mistake. We caused a crime. We made a problem. But they are putting us in the situation so that we'll do something. They'll say that, hey, this group of people, these black people, that's what they are doing. Yeah. But they put us in that situation. What do you want? What we want to transfer. To transfer out of this place. Not in Chemnitz, no. In Leipzig. In Leipzig, yeah. Apartments. Yeah. Because no good food is good. We cannot prepare. Look, our brothers, they go behind to go prepare their food. Yeah, just to sleep. Wake up. No, you want to do something. Go to school, go work and so on, yeah? You can see that's what you want. Record it. He was here since 2018. Till today, he's still here. Yeah, okay. No transfer. 3 years, 4 years. Okay. Das Essen. Einmal am Tag. One per day, yeah. Das ist nicht gut. Jeden Tag Reis, Kartoffeln. Okay. Nicht gut. Yeah. We see. We are on your side, yeah? So there are so many people here without transfer more than a year. No transfer. But if you ask them, if you ask them here, they are white and they are black. But ask them if there are any black, any white in this camp that has 1 year. No, there's no white. But there are blacks in this camp more than 1 year. They don't transfer them. They transfer only the white people. And the white people are the ones causing trouble. They are the ones stealing. They are the ones police are coming here every day. Racial discrimination. It's like the Germans now, they want us to bring problems because those who are bringing problems, they give them transfer. But also we are rich, we are not causing problems, they don't give us transfer. They keep us rich, we are full, we can't speak. Yeah. Yeah. Talking of racial discrimination in terms of transfer. In terms of treatment here, the food quality is very bad. In terms of quality and quantity, what they supply is insufficient. Yes, in terms of quality and quantity, we cannot learn German. Nobody here can speak German. Nobody, because we are not going to school. We are more than 1 year. How are we going to speak German? And how are we going to live in the country if you can't speak? There's no any school. So this is our problem. Some of us, like me, I'm allergic to 75% of their food. You understand what I'm saying? I'm allergic to 75% of the food they supply to us here. They don't care about your life. They don't care who you are. They don't care where you come from. They only care because they only oppress us because we're black. We are black. What brought this the issue today is because there are representatives that came here today. They refuse. They deny we black access to them. Do something. But when the white came, they opened the door for them. In our front, they allowed the Venezuela, the white people to access them. That was the incident that happened today. I've complained to them several occasions that the food that they brought here, I'm 75% allergic to it. And nobody gives me attention. I sometimes go to this place to cook with firewood in a civilized world. Yeah. Last time, police took my document. He was away. He's our boss. Ja, Näheres zu den Protesten auf der Seite des Sächsischen Flüchtlingsrats. sächsischer-flüchtlingsrat.de. Jetzt hören wir erst noch mal Musik. Δες το κλουβί σου, στα μέτρα σου το έχουν σετάρει χρυσό δελέο. Αλλά δεν είσαι κανάρι, έχει μπαράκια, σινεμά, ποτά, τσιγάρα και απτάρα. Μα ούτε χρυσό ψαρό είσαι μέσα στη γυάλα. Και μέχρι και τα μαγαζιά για να ψωνίζουν οι φτωχοί κάνουν τους πλούσιους πιο πλούσιους αυτή την εποχή. Σου μαγειρεύουν χορηγοί την τέχνη και τη συνταγή. Μα η ζωή είναι ένα τρένο βιαστικό που δεν αργεί. Σου σέρβιραν την αλλαγή και στάχουν υπολογισμένα. Μα εγώ είμαι σαν τα δεκάρια, τα παλιά, τα τρελαμένα. Παίζω για μένα, για σένα, για κανένα, για όλους. Μενίδη και Αλικαρνασσό μαζί με τους φτωχοδιαβόλους. Παίζω για τον πιτσιρικά που κάθεται παραδίπλα για αυτή την κρίσιμη βαλιά. Για τη μεγάλη την τρίπλα και κάθε τόσο σκαρώνω ένα τραγούδι που σαλεύει και λέει ο λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει. Κρύβεται μέσα μου βαθιά, γριλίζει και δεν ημερεύει. Γιατί ο λύκος για το τσίρκο κι αν προσκυνάτε βασιλιά το λέοντα που σας διαφεντεύει. Όμως ο λύκος για το τσίρκο για τη μιζέρια σας φυλά όλου του κόσμου γιατί δεν τη κλέβει. Γιατί ο λύκος για το τσίρκο με την αγέλη του γυρνά ελεύθερος και αλυτεύει. Το τσίρκο γεμάτο λαμπάκια φαίνεται ωραίο. Σπιτάκι, δουλίτσα, αμάξι και κταίο. Τα αφεντικό γαλατό μου είναι και το πρόγραμμα φίνο. Ψαχνούνε λέει και το καινούριο αρλεκίνο. Να πας κι εσύ, στα μέτρα σου είναι η θέση στημένη. Θα είναι ο μπαμπάς περήφανος, η μάνα ικανοποιημένη. Εγώ από το πάρτι τους αυτό έχω καλύτερα να λείπω. Και λέω να κάτσω με παρέα το λύκο. Δεν με καλούν στα φεστιβάλ και σε μεγάλο μαγαζί. Δεν έχω βάλει εγώ σαν άλλους μάνατζερ τα βατζή. Ούτε στο παίζω εγώ λεφτάς, μαγιώρος, γκάγκστερ και αλητία. Είμαστε μεγάλα πια παιδιά, φτάνει με αυτή τη μαλακία. Απ' την απέξω, για όσο αντέξω και την παλέψω. Το πείσμα για όπλο, μπελάδες να μπλέξω. Συστήμα σκάρτο και άδικο μας παραμονεύει. Όμως ο λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει. Μέσα μου βαθιά γριλίζει και δεν είναι ρεύει. Γιατί ο λύκος για το τσίρκο. Κι αν προσκυνάτε βασιλιά το λέοντα που σας διαφεντεύει. Όμως ο λύκος για το τσίρκο. Για τη μιζέρια σας φυλά όλου του κόσμου γιατί δεν τη κλέβει. Γιατί ο λύκος για το τσίρκο. Με την αγέλη τη γυρνά ελεύθερος και αλυτεύει. Γιατί ο λύκος για το τσίρκο. Κρύβεται μέσα μου βαθιά γριλίζει και δεν είναι ρεύει. Γιατί ο λύκος για το τσίρκο. Κι αν προσκυνάτε βασιλιά το λέοντα που σας διαφεντεύει. Όμως ο λύκος για το τσίρκο. Για τη μιζέρια σας φυλά όλου του κόσμου για τη κλέβει. Ο λύκος για το τσίρκο. Με την αγέλη τη γυρνά ελεύθερος και αλυτεύει. Γιατί ο λύκος. τσίρκος για το τσίρκο δεν δουλεύει. You live in the camp in Dölzig, which is very close to the city Leipzig and close also to Sachsen-Anhalt, to Schkeuditz. So it's a camp a bit isolated from the city. And there are 400 people living there in the camp in Dölzig. Maybe in the beginning you can describe the living conditions in Dölzig, and also how the situation changed now with the coronavirus. I can say that the situation is even worse than before, because now we are even more than 500, I think so. I think we are more than 500 people living in Dölzig, because they brought new people last week, Wednesday. There were more than 40 people that they brought to come and mix with others that they were in the camp. Even in the beginning, the situation was not great because the food was horrible, and the food is still horrible. And even though it's horrible, it's not, they don't give you enough that can sustain you. And most of the food that you have there is bread, really, is bread. There's no really food there. There's no really food here in the camp. The hygiene here, for them to come and clean the room corridors and the passage and the toilet, you have to, sometimes the situation is even more dangerous, because you can easily have a cachet disease there from the bathroom or from the toilet, because it's filthy. For them to come and clean it, it takes them even some time a day, and it's still very, very dirty. What come to the kitchen as well, that's why most of the people were sometimes forced to go and make their own food outside the camp. You have a basement there outside the camp that you can make food there. You can make your own food. You go in the market and buy your own stuff that you can cook yourself, and with the firewood, not with the stove or whatever, no, with the firewood. You go in the bush and look for firewood and come and make the fire and cook ourselves what we really want to eat, because the situation in the camp was so bad that we couldn't handle. And how would you describe the mood of the people living in Dölzig, your own mood? How has it changed also now? The mood, because people here, there are people here who spend already more than a year and 4 months still in the camp. How do you think that the mood would be like? Really terrible. If they were having a choice, they wouldn't have been here. They would have gone long, long ago. They don't have a choice. We don't have a choice. There's nothing motivating you to stay in the camp. There's nothing, nothing, nothing at all. Some people in the camp, around 70 people, they wrote a letter, or they gave it, like they gave their signature to this letter. And the letter is given to the BAMF and the Malteser, who are responsible for the camp in Dörzig. And you report about the problems in Dörzig and what should be changed. Maybe you can tell us a bit about it, like how did the people in the camp organize together to write this letter? People are still motivated to even go even beyond the letter and try to put their problem in front of BAMF. They are thinking that maybe BAMF is not aware of their situation here, of our situation here in the camp. That's why we are even motivated to go beyond even writing a letter. To go even beyond that and do something else who can even motivate them to come even in the ground and see what is happening. Did you already get reactions to this open letter? Nothing really, because that's what I told you that last Wednesday. They brought people more from the camp. I don't know where they came from, but they mixed them with us. We didn't know, because this is the time that there's a pandemic outside. And you shouldn't be going out and coming in anyhow, because there are human beings inside that can be infected easily because of the crowd in the camp. We are very extremely crowded, because this facility really normally is, it doesn't supposed to take, I don't think, 500 people. But we are more than 500 now. Can you imagine? It's like we are a second-class human being that you're not supposed to live a normal life. That's why maybe they came and put us here in this mess. What? How did the Malteser who are managing this camp, how did they react in general to the situation with the coronavirus? With the coronavus? They say little support. What they have, what they brought us here is only the hand sanitizer. And the hand sanitizer, they don't even put it on the corridor. On the corridor that everyone who are passing should be taking a bit and washing their hand with it. But they put it in their office. And you have to open the door through the aluminium handles. That can, the disease can be resistant there for even more than 9 hours. And let's say someone is infected and open that aluminium door to go just to wash his hand with sanitizer. And if he's infected, you know how many people that will pass through that door because they want the sanitizer? All the camp will be infected. Everyone in the camp will be infected. So what we can see now, that there's really not a lot of support in the authorities. There's no support at all. Mm. I think that they don't even care about the life of women here in the camp. That's why I say sometimes maybe they are taking us as a second-class human being. What is your demand? Like, what, in your view, what has to change? What is necessary to change in this situation to improve the situation? I'm requesting that really they should free. Why are we staying here for more than a year for? I'm asking. It's just a question. Because first time when we came here, they say that we have maximum 6 months in the camp, so that they will send us, I don't know, to a living place that where you'll be secure and do your own food and do your own everything that you have to do. That is the first thing. That they should free us from this, I don't know whether I can call it prison or what, prison of Dörzig, I don't know. They should free us from here. Secondly, they should make the living condition more accessible, more better for other people that they are coming. Are there other demands? Also, so this is would be a way to improve now the situation, for example, for the people who are living in Dörzig. But what we can see now, that many people all over Germany, they face similar problems in the camps. They describe similar things like you just did, like the conditions are really bad everywhere. And what can be done to improve the situation of asylum seekers in this current situation with the coronavirus and in general? What are your demands, for example, to the German government or the authorities? What needs to be done now? I think that the German government need to come when they access the site where they can put the migrants. They see the capacity, how much can the site take, so that they won't be overcrowded. If the camp is not overcrowded, and they improve also the food that they're giving to us here. Actually, not only the food, the living condition in general. The living condition here in general, they should improve it. If they are saying that they can give, they can cook for us, because some of the food that they cook, really, where we come from, we don't really, I know when you arrive somewhere, you need to adapt yourself, but not to that extent. Even some of the prisoners have some right. I don't know. That is a way of killing a human soul. You're killing someone's soul. Yeah. Because when you lock someone somewhere for such a long time, you're killing his soul. The Sandman is bringing me a special gift. A sleepy dream memory of our first kiss. Cast your shadow in my direction. Cast your shadow in my direction. Cast your shadow in my direction. Cast your shadow in my direction. The Sandman comes tonight, I have a request. A snapshot dream you keep, sake of your embrace. Cast your shadow. Cast your shadow in my direction. Cast your shadow in my direction. Cast your shadow in my direction. Cast your shadow over here. We'll make shadow plays. We'll dig shallow in my shady shadow cave. Your shadow throws longer in my twilight sleep. I wallow and remember your lock me keep. Cast your shadow in my direction. Cast your shadow in my direction. Cast your shadow in my direction. Cast your shadow in my direction. Shadow in my direction. Bring back shadows of your protection. Cast your shadow. Da kommen die Fokus-Europa-Nachrichten vom 12. Mai 2020. Zunächst die Übersicht. Verteidigungsministerium debattiert über bewaffnete Drohnen. Frankreich ermittelt gegen Giscard d'Estaing wegen sexueller Belästigung. Twitter will Falschinformationen kennzeichnen. Festnahmen nach erneuten Protesten in Hongkong. Und jetzt die Nachrichten im Einzelnen. In einer ersten öffentlichen Anhörung hat das Verteidigungsministerium gestern die Debatte über bewaffnete Drohnen in der Bundeswehr begonnen. Im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD vereinbart, dass der Bundestag nach einer ausführlichen völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Diskussion über diese Frage entscheiden soll. In der öffentlichen übertragenen Diskussion sagte Generalinspekteur Eberhard Zorn, bewaffnete Drohnen könnten das Leben der deutschen Soldaten schützen. So hätten Soldaten in Afghanistan Angriffshandlungen der Taliban mit Aufklärungsdrohnen beobachten können. Zur Verteidigung seien ihnen jedoch die Hände gebunden gewesen. Verschiedene Abgeordnete von FDP, SPD, CDU und CSU sprachen sich für den Einsatz bewaffneter Drohnen aus. Man dürfe nicht denken, dass sie wie von den USA zur Jagd von Terroristen eingesetzt würden. Der Wehrexperte der Linken, Andrei Huko, kritisierte die Debatte als Farce. Das Verteidigungsministerium würde die Anschaffung der Drohnen bereits vorbereiten, berichtete er in einem Schreiben. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck meinte, die Tendenz der Automatisierung von Krieg und damit von Töten sei bedrückend. Wie er befürchtet, auch der Militärbischof Sigurd Rink, dass die Automatisierung die Hemmschwelle zu Kriegshandlungen herabsenke. Frankreich ermittelt gegen Giscard d'Estaing wegen sexueller Belästigung. Nach Vorwürfen der WDR-Journalistin Anne-Kathrin Stracke ermittelt die französische Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing. Stracke wirft ihm vor, im Dezember 2018 nach einem Interview mehrfach ihr Gesäß angefasst zu haben. Bereits im Juni 2019 schickte eine Anwaltskanzlei im Namen des WDR einen Protestbrief an Giscard d'Estaings Büro. Dieser blieb unbeantwortet. Im März 2020 erhob Stracke dann Anklage. Das Büro des 94-jährigen ehemaligen Präsidenten erklärte, Giscard d'Estaing könne sich weder an das Interview noch an den Vorfall erinnern. Wenn die Vorfälle stimmen sollten, tue es ihm leid. Der älteste ehemalige Präsident tritt trotz seines Alters noch in der Öffentlichkeit auf. Dort äußert er sich vor allem zu EU-Fragen. Der Nachrichtendienst Twitter hat angekündigt, Falschinformationen um das Coronavirus zu markieren. Tweets, die durch die Menschen zu Schaden kommen könnten, will der Nachrichtendienst löschen. Genauso Nachrichten, die zum Missachten der Infektionsschutzregeln anlegen. Weniger gefährliche Nachrichten sollen mit einem Hinweis zu vertrauenswürdigen Quellen versehen werden. Wie Twitter beim Herausfiltern genau vorgeht, lässt der Konzern offen. Er arbeitet mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen. Wer das genau sein sollte, sagte der Konzern nicht. Genauso wie Twitter geht auch Facebook bereits stärker gegen die Vertreibung von Falschinformationen und Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus vor. Am Wochenende hat die Polizei in Hongkong rund 230 Demonstrierende festgenommen. Sie hätten die Abstandsbeschränkungen nicht eingehalten, gegen Versammlungsbeschränkungen verstoßen und die öffentliche Ordnung behindert. Wegen der Corona-Pandemie hatte es die letzten Monate kaum Demonstrationen in Hongkong gegeben. Im vergangenen Herbst waren Millionen Menschen auf die Straße gegangen, um sich gegen den zunehmenden Einfluss Chinas auf die Sonderverwaltungszone zu wehren. Das Gesetz über die Auslieferung von Straftätern an China, das die Proteste ausgelöst hatte, ist inzwischen zurückgezogen worden. Jetzt will die Hongkonger Regierung den politischen Unterricht an Schulen stärker kontrollieren. Regierungschefin Carrie Lam ist der Meinung, dass LehrerInnen im Fach freie Studien ihre politischen Ansichten unter den SchülerInnen verbreiten könnten. Hier brauche es staatliche Kontrolle. Das Fach war 2009 zur Förderung des kritischen Denkens eingeführt worden. Die Schulen entscheiden dabei selbst, wie sie die Schulstunde füllen. Und das waren die Nachrichten am 12. Mai 2020 von der Kollegin Isabel. Vielen Dank dafür. so vor mir steht. Vor meinem Bett in der Ecke, langsam. Thank you. Ja, jetzt hören wir noch einen Kommentar von Albert Jöriemann zur Situation auf dem Balkan ganz allgemein. Albert Jöriemann ist von Radio Frei in Erfurt. Guten Tag. Die Post von Nordmazedonien hat laut einer Meldung des Presseportals Euraktiv dem Thema Nordmazedonien in der EU eine Briefmarkenserie gewidmet. Auf einer davon wurde die EU-Präsidentschaft von Kroatien gewürdigt, und zwar unter anderem mit einer Kroatien-Landkarte, welche das Gebiet des unabhängigen Staates Kroatien zeigt, also den faschistischen Staat, den die Deutschen nach dem Balkanfeldzug unter der Leitung der Ustascha bzw. von Dr. Ante Pavelic einsetzten und der neben dem heutigen Kroatien auch Bosnien und Herzegowina sowie ein Stück des heutigen Serbiens umfasste. Er dauerte von 1942 bis 1945. Dagegen reichte das serbische Außenministerium umgehend einen Protest beim Botschafter ein. Die Post erklärte sich bereit, die Marken einzustampfen. So ist alles wieder beim Alten, beziehungsweise die Geschichte des Balkans um eine Anekdote reicher. Nachdem in letzter Zeit vor allem der serbische Präsident Aleksandar Vučić von sich Reden gemacht hat, mit seinen rasenden Positionswechseln vom extremen Nationalisten, welcher über den Genozid an der serbischen Rasse faselt, zum engen Freund Chinas und zum stabilen Verbündeten Russlands, der dann von der EU höhere Geldbeiträge einfordert, nachdem er bei Donald Trump ebenfalls um Finanzhilfen nachgesucht hatte. Bosnien und Herzegowina bleibt eine Kunstfigur, belebt von Fördermitteln der internationalen Gemeinschaft, der EU und der Saudi-Arabier. Während Slowenien einen einigermaßen normalen Kurs steuert, hatte in Kroatien selber schon vor der EU-Präsidentschaft plötzlich die Vernunft Einzug gehalten. Es gibt kaum mehr nationalistischen Geifer, dafür aber eine konsequente Distanzierung von der faschistischen Vergangenheit und ein Verantwortungsgefühl, für das die Region bisher nicht bekannt war. Das letzte Beispiel ist der Rücktritt des Verteidigungsministers, nachdem die Luftwaffe Anfang Mai den zweiten Flugunfall verzeichnete. Bulgarien wiederum schäkert nach wie vor mit der Türkei. Umgekehrt macht sich das Land Sorgen über die erwarteten neuen EU-Richtlinien zum Straßentransport, welche das Gewerbe in den einzelnen Mitgliedstaaten schützen sollen mit schärferen Vorschriften zur Ruhezeit und mit Verpflichtungen zur Rückkehr in den Heimathafen in regelmäßigen Abständen. Ein hoher Anteil der Lastwagen und der Lastwagenfahrer, die für den Gütertransport innerhalb der EU besorgt sind, stammt aus Bulgarien und arbeitet zu Löhnen, die in Bulgarien marktüblich sind, nicht aber zum Beispiel in Frankreich, Deutschland oder sogar in Italien. Aus diesem Grund unterstützen die entsprechenden Transportlobbys auch die Verschärfung der Vorschriften, während die Bulgaren ihrerseits darauf verweisen, dass sie eine im Durchschnitt gut 5 Jahre jüngere und damit modernere und umweltfreundlichere Lastwagenflotte betreiben als die Lobbyisten in Kerneuropa. Jedenfalls tut man gut daran, sich an regelmäßige Klimawechsel in der balkanischen Politik zu gewöhnen, so wie das ja auch andernorts der Fall ist, wenn nicht gerade die Corona-Pandemie die Aktivitäten der verschiedenen Lobbyisten in Schranken weist. Jetzt allerdings, wo die Restriktionen wieder gelockert werden, kriechen auch die Lobbyisten aus den Löchern. Am schönsten sieht man das bei der Automobilindustrie in Deutschland. Wobei ich gleich einräume, gelacht über die neuerlichen Forderungen nach einer Abwrackprämie hat man schnell einmal. Und im Lachen ist auch ein Teil Fassungslosigkeit über den vollständigen Mangel an Fantasie dieses Lobbyverbandes enthalten. Denen kommt wirklich nichts in den Sinn, was entfernt Sinn machen täte. Mit einer Abwrackprämie wird man die Automobilverkäufe in diesem Jahr ja nicht im Traum noch retten können. Aber eben, gelacht hat man noch schnell einmal, aber eine richtige Antwort darauf, was denn nun das Richtige wäre oder was überhaupt zu tun wäre, wenn der tragende Pfeiler der Volkswirtschaft ins Wanken gerät, die hat man dann nicht so schnell bei der Hand. Im US-Bundesstaat Michigan sind die Automobilfabriken heute wieder in Produktion gegangen, nachdem diese mehrere Wochen geschlossen bleiben mussten. Schutzmaßnahmen sollen sie richten. Der demokratische Gouverneur Whitmer wurde schließlich wegen der Schließungsanordnung von den Republikanern hart angegangen, obwohl in diesem Bundesstaat fast 5000 Menschen an Corona gestorben sind. Jetzt geht es also wieder ans Geld verdienen. Und darum geht es eben auch in Deutschland, und zwar eben nicht nur für die Konzerne, sondern vor allem für die Arbeitnehmer. Man kann davon ausgehen, dass die Konsumentinnen vorderhand keine besondere Lust nach einem mit Abwrackprämien verbilligten neuen Auto der gleichen Sondermüllkategorie wie das bisherige verspüren, sodass die Produktion eher auf Halde läuft als auf Verkauf. Da bleibt vorderhand wohl die Kurzarbeit das Mittel der Wahl, will heißen, der Staat schöpft Kaufkraft aus seinem Staatshaushalt für die Beschäftigten in der Automobilindustrie. Allerdings könnte er dies unter den gegebenen Umständen ja auch tun, ohne dass die Beschäftigten Automobile produzieren, welche dann sowieso niemand kauft. Aber da würden ja Staat und Gesellschaft vollends eingestehen, dass so etwas überhaupt in einem breiten Maßstab möglich ist, nämlich nicht nur ein Grundeinkommen, sondern vollwertige Löhne fürs Nichtstun. Man könnte sich allerdings auch etwas anderes einfallen lassen. Mercedes stellt die Produktion um auf Mikromotoren für Beatmungsgeräte zum Beispiel. Endlich mal eine Alternative zu den ewigen Abgasen. Aber so viel Fantasie darf eben nicht sein. Die Fantasie muss Abwrackprämie heißen und die Vision zurück zur Vollbeschäftigung dank der Produktion alter Verbrennungsmotoren. Das ist zwar enttäuschend, aber mehr hatten wir auch nicht erwartet. Im gleichen Sektor warten wir mit einer gewissen Spannung auf den Entscheid der Europäischen Wettbewerbsbehörde über die Fusion zwischen Fiat Chrysler und Peugeot, die in einem Monat fallen soll. Der wirtschaftliche Hintergrund ist für beide Parteien nicht besonders günstig, was allerdings erst recht für die Fusion sprechen sollte. 50 Milliarden kostet das ganze Geschäft und entstehen sollte der weltweit viertgrößte Automobilhersteller. Gleichzeitig hört man ein paar Krisenmeldungen von der arabischen Halbinsel. Laut Reuters hat Katar unterdessen die Spitzenposition eingenommen bei der Ansteckung mit dem Coronavirus im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mit 795 Fällen auf 100.000 Personen. Gleichzeitig gibt Saudi-Arabien erstmals Anzeichen einer Beeinträchtigung durch den Erdölpreiszerfall bei gleichzeitiger Bekämpfung der Pandemierisiken. Der Mehrwertsteuersatz soll per 1. Juli von 5% auf 15% angehoben werden, abgesehen von der Kürzung von Lebenshaltungszulagen. Im ersten Quartal betrug das Budgetdefizit des Landes 9 Milliarden Dollar, wobei der Staatshaushalt doch immerhin so etwas wie 300 Milliarden Dollar beträgt, bei Einnahmen von etwas über 200 Milliarden. So richtig bedrohlich sieht das noch nicht aus. Aber wenn der Erdölpreiskrieg weitergeht, dann werden die Kosten auch weiter steigen. In Sachen Corona und in absoluten Ansteckungszahlen hat Russland bekanntlich unterdessen Italien und Spanien überholt und liegt jetzt nur noch hinter Spanien und den Vereinigten Staaten zurück, nachdem sich Präsident Putin zu Beginn so gegeben hat, als würde er mit den alleinigen Muskeln seines Oberkörpers diesem Virus, nein, eben nicht die Stirn, sondern die Bauchmuskeln bieten. Demonstrativ setzte er sein Nothilfekorps in Bewegung nach Italien, um dort einen kleinen Propagandacoup zu landen. Jetzt ist er selber gelandet, auf dem Boden der Realität, wie man so schön sagt, und da ist von Bauchmuskeln nicht mehr viel zu sehen. Kleinmütig drückt er sich jetzt um jede Verantwortung und delegiert die Kompetenzen zur Virusbekämpfung seinen Provinzstatthaltern. Putin verhält sich exakt gleich wie die anderen notorischen Trottel von Boris Johnson über den Brasilianer Bolsonaro bis zur menschlichen Leerstelle im Weißen Haus, die alle zu Beginn die Gefährlichkeit leugneten und dann in den ihnen jeweils zugewachsenen Arten schwiegen. Im Fall von Trump heißt dies durch anhaltendes Geröhre von weiterem Stumpfsinn, wie es typisch ist für eine vollkommen persönlichkeitsenthüllte Charakterhülse. Jetzt steigt die Spannung, was Weißrussland betrifft. Dort hat der andere Träger von Bauchmuskulatur, Alexander Lukaschenko, gerade überhaupt nichts unternommen. Fußballfans können sich wenigstens an der Übertragung von Spielen aus der weißrussischen Liga erfreuen. Am 4. März meldete der Vatikan den Tod des ersten Priesters der orthodoxen Kirche. Offenbar haben sich zahlreiche Kleriker angesteckt, weil man die Liturgie weiterhin unter voller Volksbeteiligung abhält. Wir erinnern bei dieser Gelegenheit daran, dass sowohl in Mülhus als auch in Südkorea Großgottesdienste die erstklassigen Verbreitungsbiotope für das Coronavirus waren, während es in Gangelt in Nordrhein-Westfalen der Karneval war und in Bergamo das Fußballspiel Atalanta gegen Valencia. Naja. Daneben steht der gemeldete Wiederanstieg der Reproduktionsrate im Fokus des Pandemieinteresses. Wie überall nimmt man auch in der Schweiz die Lockerung der Sicherheitsmaßnahmen mit Erleichterung zur Kenntnis, während man gleichzeitig realisiert, dass die Rückkehr zur Normalität noch auf sich warten lässt, nicht nur für die Automobilbauer. Nach dem Stillstand muss man jetzt den Umgang mit der Ansteckung im Alltag trainieren und sich darauf einstellen, dass das noch lange dauern wird. Eines kann man aber jetzt schon sagen: Die Phase 1 mit den Einschränkungen bzw. dem Notrecht war in den zivilisierten Ländern der Welt ein voller Erfolg, wie der Rückgang der Ansteckungsraten belegt. Jetzt geht es darum, die Weiterverbreitung zu managen, möglichst so, dass die Opferzahl klein bleibt und, wie im ersten Anlauf beabsichtigt, die Späler nicht doch noch oder schon wieder überfüllt werden. Nach den Erfahrungen der ersten Phase bin ich da allerdings ziemlich optimistisch. Selbstverständlich werden neben den verschiedenen Lobbyistenorganisationen auch die politischen Hauptlager jetzt wieder laut und recyceln die gleichen Positionen und Vorwürfe, die sie schon vor Corona als ihr Markenzeichen vor sich hergetragen haben. Das habe ich nach diesen paar Wochen verordneten Stillstands allerdings ziemlich satt, muss ich sagen. Und wenn ich dann noch höre, dass in Berlin die Rechtsextremisten unterdessen den Linksextremisten die Positionen und Demonstrationen streitig machen, dann bin ich versucht zu sagen, rutscht mir doch den Buckel runter. Das hat ja keinen Zweck so. Von den Rechtsextremisten erwarte ich ja gar nichts anderes, aber dass sich auch die Linken in Orgien der Gedankenfreiheit ergehen, damit hatte ich nicht gerechnet. Guten Tag. Ja, damit sind wir schon wieder am Schluss dieser Mittagspause angelangt und wir hören die Mittagspause morgen wieder um 12 Uhr und aktuell könnt ihr heute Abend hören um 19 Uhr. Und als nächstes hört ihr das Mittagsmagazin von Radio Korax. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur. Ce sera tout à fait entre les doigts la garce. À 7 minutes, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À 7 minutes, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À 7 minutes, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À 7 minutes, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage, sous son lit, et ne pourra plus bouger. À 7 minutes, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid. Il fait froid.

zu sagen, was du denkst und fühlst, man nimmt es dir. Eine kleine Liebe, eine kleine Liebe, lass mich angestarrt.